trinken. Ich übergieß euch mit Benzin und zünd euch an. Und länger, jetzt bist du dran. Du bist so schwarz und hässlich, dass ich gar nicht anders kann. Wie schnell du rennst, mal sehen, wie gut du brennst. Ich frag mich erst, was du getan hast, denn schuldig bist du sowieso. Und egal, jetzt bist du dran. Ich hole dich. Ich kriege dich, auf jeden Fall, ich töte dich. Oh Nigga, oh Nigga, Nigga, oh Nigga. Brennt schneller als du laufen kannst. Du stinkendes Stück Scheiße, ich kehr dich weg. Ich bin die Müllabfuhr.